sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Die Themen im linken Medienspiegel im August 2019 sind Handelsabkommen der EU, sogenannte freiwillige Ausreisen und Abschottung und die Krisen der BRD. Den linken Medienspiegel im August beginnen wir mit dem Thema Handelsabkommen der EU. Und zwar zuerst ein Artikel aus dem Lateinamerika-Nachrichten Juli-August. Und dieser heißt Von Kühen, Karossen und Kolonialismus. Wenig erfreuliche Neuigkeiten nach 20 Jahren Verhandlungen zum Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. Die Fortschritte beim Handelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Wirtschaftsraum Mercosur rührten einige Verhandlungsführer unlängst zu Tränen. Für andere könnte das Abkommen jedoch zum Verhängnis werden. Ende Juni 2019 erzielten die EU und die Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay eine Grundsatzvereinbarung über ein Handelsabkommen. Nach fast 20-jähriger Verhandlungsphase wollen sie das größte Handelsabkommen der EU abschließen. Jorge Faury, der argentinische Außenminister, verkündet seinem Präsidenten Mauricio Macri unter Schluchzern per WhatsApp von dem Verhandlungserfolg. Hohe EU-VertreterInnen wie der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Handelskommissarin Cecilia Malmström überschlugen sich in ihren Lobpreisungen. Es sei ein historischer Moment, hieß es da. Das Abkommen sei ein weiteres Zeichen dafür, dass die EU ein Vorbild für freien und nachhaltigen Handel sei. Diese Trommelwirbel lenken jedoch davon ab, dass die Verhandlungen noch nicht komplett beendet sind. Tatsächlich liegt bislang kein fertiger Vertragstext vor. Und die Ratifizierung liegt in weiter Ferne, zumal einige Länder wie Frankreich, Irland und Polen bereits Bedenken angekündigt haben. Doch politisch war es für beide Vertragsparteien wichtig, gerade jetzt einen ersten Verhandlungserfolg zu verkünden. Denn zum einen finden im Oktober Wahlen in Argentinien statt. Ein Sieg des neoliberalen Freihandelsapologeten Mauricio Macri ist nicht sicher. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro kämpft nach 7 Monaten Amtszeit mit erdrutschartigen Popularitätsverlusten, unter anderem aufgrund immer neuer Korruptionsvorwürfe. Er brauchte dringend eine Erfolgsnachricht. Zum anderen findet derzeit eine Neuaufstellung der Europäischen Kommission statt. Auch der immer wieder aufwallende Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie mögliche US-Zölle gegen europäische Waren dürfen die Verhandlungen angespornt haben. Die EU importiert jährlich landwirtschaftliche Güter in Höhe von 20 Milliarden Euro aus dem Mercosur. Die Importe werden mit Inkrafttreten des Abkommens weiter anwachsen. Laut Grundsatzvereinbarung wird die EU ihren Agrarsektor zu 82% sofort öffnen, sprich ihre Zölle dort auf Null senken. Dies gilt unter anderem für Soja, eine Reihe von Früchten wie Äpfel und Birnen, Gemüse, einige Fischarten und Gewürze. In sensiblen Bereichen wie Fleisch, Zucker, Reis, Honig und Agrarethanol wurden Quoten festgelegt, die die Einfuhr über den Zeitraum von einigen Jahren nach wie vor beschränken. Insgesamt könnte der Anteil des Mercosur an den gesamten Lebensmittelimporten der EU durch das Abkommen bis 2025 von derzeit 17% auf 25% anschwellen, so die Berechnung des EU-Forschungsdienstes. Um die ausländische Nachfrage nach Soja und anderen Agrarerzeugnissen zu decken, sind bereits jetzt Großteile der Mercosur-Länder mit Monokulturen gentechnisch veränderter Pflanzen bedeckt. In Argentinien beispielsweise sind 60% der gesamten Ackerfläche mit überwiegend gentechnisch manipuliertem Soja bepflanzt, welches regelmäßig mit Pestiziden wie Glyphosat besprüht wird. 94% des Sojaschrots und mehr als die Hälfte der Sojabohnen, die die EU auf dem Weltmarkt einkauft und die dann in den Futtertrögen der europäischen Tierfabriken landen, stammen aus dem Mercosur. Geht es nach den Verhandlungsparteien, werden zukünftig auch europäische Autos vermehrt mit Bioethanol aus südamerikanischem Zuckerrohr betankt. 200.000 Tonnen sollen mit geringen Zöllen in die EU eingeführt werden dürfen. Zum Vergleich, Brasilien, das derzeit der wichtigste Mercosur-Exporteur von Ethanol ist, führte 2017 nur knapp 15.000 Tonnen in die EU aus. Zuckerrohr bedeckt bereits jetzt 9 Millionen Hektar des brasilianischen Ackerlandes. Das entspricht mehr als 3/4 der gesamten Ackerfläche Deutschlands. Mit dem Abkommen werden also Anreize geschaffen, die landwirtschaftlichen Monokulturen in den südamerikanischen Ländern auszubauen. Große, industriell bewirtschaftete Flächen verdrängen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die Nahrungsmittel für den lokalen Markt produzieren. Bodenerosion und Kontamination, Verlust von Biodiversität und die Verseuchung des Trinkwassers sind nur einige der Konsequenzen dieses Produktionsmodells. Auch die Einfuhr von Fleisch soll noch einmal gesteigert werden. Bereits jetzt stammen 73% der Rindfleischimporte und 56% der Hühnerfleischimporte in die EU aus dem südamerikanischen Verbund. Die Grundsatzvereinbarung sieht vor, dass zukünftig 99 Tonnen Rindfleisch, 180 Tonnen Hühnerfleisch und 25.000 Tonnen Schweinefleisch, teilweise komplett zollfrei, teilweise gering bezollt, in die EU kommen dürfen. Im Gegenzug senken die Länder des Mercosur die Zölle für mehr als 90% aller EU-Exporte von Autos, Autoteilen, Maschinen, chemischen Produkten und Medikamenten. Dies ist ein herber Rückschlag für die Industrie, vor allem in Brasilien und Argentinien, die nicht in gleichem Maße wettbewerbsfähig ist wie die europäische. Guillermo Moretti, Vizepräsident des argentinischen Industrieverbandes, sagte kurz nach der Bekanntgabe der Grundsatzvereinbarung: "Ich bin besorgt. Die Länder, die dieses Abkommen ausgehandelt haben, weisen ein Handelsbilanzdefizit mit der Europäischen Union auf. Das Bruttoinlandsprodukt der EU ist 5-mal so groß wie das des Mercosur und dort werden 10-mal so viele Patente angemeldet wie bei uns. Die Auswirkungen des Abkommens auf den internen Markt werden massiv sein." Auf der anderen Seite des Atlantik sind vor allem die Bauern und Bäuerinnen besorgt. Selbst Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, der sich bislang positiv gegenüber Handelsabkommen ausgesprochen hatte, erklärte: "Es ist nicht zu akzeptieren, dass die EU-Kommission diese völlig unausgewogene Vereinbarung unterzeichnet. Dieses Handelsabkommen ist Doppelmoral pur. Die Landwirtschaft darf nicht zugunsten der Automobilindustrie geopfert werden." Berit Thomsen, Handelsreferentin der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, wies zudem auf die schlechte Öko- und Klimabilanz des Abkommens hin. "Wir importieren aus diesen Ländern künftig nicht nur Rindfleisch, sondern die mit der industriellen Produktion verbundenen Klimaschäden und menschenunwürdigen Produktionsbedingungen." Tatsächlich führen die Ausbreitung der Rinderherden, aber auch der Anbauflächen von Monokulturen in den südamerikanischen Ländern zu einer Vertreibung von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und indigener Bevölkerung von ihrem Land. In Brasilien etwa registrierte die Landpastorale CPT, Comissão Pastoral da Terra, in den vergangenen 3 Jahren eine Verdopplung der Landkonflikte. So kam es 2017 zu 70 Morden an Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, Indigenen und AktivistInnen, die sich gegen das vordringende Agrarbusiness verteidigten. Die CPT dokumentiert ebenfalls die grassierende Straflosigkeit. Im Zeitraum 1985 bis 2017 wurden demnach über 1.900 Menschen in Landkonflikten ermordet. Doch nur in 8% der Fällen kam es zu Verurteilungen. Zudem sind die Entwaldungsraten in allen 4 Ländern des Mercosur extrem hoch. Argentinien gehört zu den 10 Ländern, die weltweit am meisten von Entwaldung betroffen sind. In Brasilien verschwand in weniger als einem Jahr eine Fläche des Regenwaldes, die etwa 5-mal so groß ist wie London. Das Abkommen zwischen dem Mercosur und der EU würde den Druck auf die Produktion landwirtschaftlicher Güter weiter erhöhen. Denn um die Verluste aus Zolleinnahmen von 4 Milliarden Euro, die das Handelsabkommen für die Mercosur-Staaten bedeuten würde, zu kompensieren, müssten sie wesentlich mehr exportieren. Da die industriellen Produkte der Länder nicht wettbewerbsfähig sind, bleiben nur noch die Ausweitung der landwirtschaftlichen Produktion und der Abbau natürlicher Rohstoffe. eine weiter voranschreitende Abholzung des so dringend für die Bekämpfung der Klimakrise benötigten Amazonas-Regenwaldes und anderer Urwälder ist die Folge. Da hilft es auch nichts, dass sich die Vertragsparteien dazu verpflichten, das Pariser Klimaabkommen effektiv umzusetzen. Denn gerade diese Verpflichtung fällt unter das Nachhaltigkeitskapitel, das, anders als die anderen Kapitel, über keine verbindlichen Durchsetzungsmechanismen verfügt. Die hier aufgeführten Aspekte sind nur einige der zu erwartenden sozialen und ökologischen Folgen dieses unausgewogenen Abkommens, das Umwelt-, Klima- und Menschenrechte wirtschaftlichen Interessen unterordnet. Die durch das Abkommen vorangetriebene Liberalisierungsstrategie erschwert die Förderung ökologischer Landwirtschaft und die effektive Bekämpfung der Klimakrise auf beiden Seiten des Atlantiks. Gleichzeitig schreibt das Abkommen die Position der Südländer als Rohstoff- und Lebensmittellieferanten in der internationalen Arbeitsteilung fest und damit auch ihre Abhängigkeit von den Industrieländern. Deswegen ist es eben kein Beweis für die nachhaltige und faire Handelspolitik der EU. Noch ist das Abkommen nicht ratifiziert. Die zurückhaltende Position in einiger EU-Länder lassen darauf schließen, dass dies auch noch dauern könnte. Diese Zeit sollten die Organisationen, die sich bereits in der Vergangenheit gegen klima- und umweltschädliche Handelsabkommen ausgesprochen haben, nutzen, um öffentliche Aufmerksamkeit für die desaströsen Konsequenzen dieses Abkommens zu generieren. Angesichts der Klimakrise, des massiven Verlustes an Biodiversität, der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich, Nord und Süd, dürfen keine weiteren Abkommen verabschiedet werden, die dieser Realität keine Rechnung tragen. TTIP konnte gestoppt werden. Warum nicht auch EU-Mercosur? Im zweiten Artikel zu Handelsabkommen geht es um Demokratieabbau durch genau diese Handelsabkommen der EU und dieser Artikel erschien am 5. August bei der Internetseite Telepolis. Weniger Demokratiewagen. Die EU-Handelsabkommen mit Japan, Singapur und Vietnam gehen den mit CETA eingeschlagenen Weg der Entmachtung der Parlamente durch Ausschüsse konsequent weiter. Sie meinen über CETA und Co. schon alles zu wissen. Die Sache sei doch sowieso schon gegessen. Beides könnte ein großer Irrtum sein. Zur Erinnerung, ab 2013-14 tobte bis Ende 2016 in ganz Europa eine harte Auseinandersetzung, zuerst um TTIP, dann um CETA. Beides sogenannte Freihandelsverträge der neuen Generation, weil es in ihnen um weit mehr als bloß die Senkung von Warenzöllen gehen sollte, sowohl mit den USA TTIP wie mit Kanada CETA, wollte die EU weitreichende Liberalisierung auch der öffentlichen Dienstleistung, eine Paralleljustiz für Investoren, private Investitionsschiedsgerichte und vieles mehr vereinbaren, was den Kritikerinnen jedoch vor allem auf eins hinauszulaufen schien, eine weitreichende Einschränkung und Aushebelung der Demokratie, nämlich überall dort, wo es darum geht, den Bereich der Wirtschaft im weitesten Sinne durch demokratisch beschlossene Rechte zu regeln. Ausschüsse entmachten Parlamente. Schon bei TTIP und CETA, also war dieser Demokratieabbau der eigentliche Kern des Streits, gemeinsamer Nenner all der kritisierten Einzelaspekte. Ausgerechnet die Verlagerung wesentlicher zukünftiger Entscheidungen neu geschaffene rein exekutive Gremien ist dabei jedoch teilweise unterbelichtet geblieben. Zwar wurde immer wieder kritisiert, dass Exekutivvertretern der jeweiligen Vertragsparteien bei CETA, also der EU und Kanadas, neue Gesetzesvorhaben frühzeitig abstimmen sollen und diese regulatorische Kooperation oder Regulierungszusammenarbeit im Sinne von CETA Kapitel 21 und eines entsprechenden Kapitels im seinerzeit geplanten TTIP ist auch sicher schlimm genug, da sie an den Parlamenten vorbei und zugleich unter Mitwirkung von Industrievertretern stattfindet. Zugleich aber ist sie auch eine Nebelkerze, da sie formal freiwillig bleibt. Dieselben Verträge, auch CETA, zugleich aber ein viel umfassenderes System von Ausschüssen installieren, welche ihrerseits knallhart anstelle der Parlamente entscheiden bzw. diesen Vorgaben machen können. Widerstand und Hoffnung auf Karlsruhe. Obwohl das Bundesverfassungsgericht bereits im Oktober 2016 im Rahmen seiner Entscheidung über die Anträge auf einstweilige Anordnung gegen CETA deutlich machte, dass es gerade diese Ausschüsse sehr gewissenhaft auf ihre Verträglichkeit mit dem Grundgesetz prüfen werde, ist diese Problematik von der Öffentlichkeit fast nicht beachtet worden. Dabei geht es um nichts mehr als die Frage, ob wir fortan noch in einer parlamentarischen Demokratie leben, das heißt, ob die staatliche Gewalt, der wir als Bürgerinnen und Bürger unterworfen sind, letztlich von uns selbst ausgeht, also wenigstens indirekt auf eine Entscheidung des von uns gewählten Parlaments zurückgeführt werden kann. Das mag ein sehr formales Kriterium für Demokratie sein, man kann sicher die Frage stellen, ob es wirklich ausreiche, eine Partei, die ihre Wahlversprechen in der Regierungsverantwortung gebrochen hat, beim nächsten Mal abwählen zu können. In jedem Fall aber ist es die Mindestforderung, die vom Grundgesetz nicht nur aufgestellt, sondern auch mit Ewigkeitsgarantie versehen wird. Und auch wenn die real existierende EU aus verschiedenen Gründen sicher keine lupenreine parlamentarische Demokratie im Sinne des Grundgesetzes ist und dies niemanden befriedigen sollte, ist angesichts der starken Stellung des Rates, also der nationalen Regierung, doch immerhin noch eine sehr indirekte, sehr formale Rückführbarkeit auf Parlamentsentscheidungen gegeben. Hinzu kommt, selbst wenn man dem Bundesverfassungsgericht zutraut, im Rahmen seiner noch ausstehenden Entscheidung im CETA-Hauptsacheverfahren die Notbremse, falls nötig, zu ziehen, kommen in der Zwischenzeit doch ständig neue Abkommen hinzu. Was nützt es also, wenn die CETA-Abstimmung im Bundestag und Bundesrat nicht vor dem CETA-Urteil erfolgt, derweil aber andere Abkommen mit denselben oder noch weitergehenden Bestimmungen zu jenen Ausschüssen ratifiziert werden? Jedenfalls ist genau das letzten Winter im Hinblick auf den EU-Handelsvertrag mit Japan, JEFTA, geschehen und geschieht dasselbe im Moment im Hinblick auf die entsprechenden Verträge mit Singapur, EFTA und Vietnam, EFTA, sowie mit der Staatengruppe Mercosur, wovon trotz verkündeter Einigung aber noch kein vollständiger Text vorliegt. Doch immerhin, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, wurde auch gegen JEFTA, also das Abkommen mit Japan, und EFTA, also das Abkommen mit Singapur, wieder Verfassungsbeschwerden eingereicht, die sich gegen diese Suspendierung der parlamentarischen Demokratie in den von den Ausschüssen geregelten Bereichen wenden. Für die erste EFTA-Beschwerde haben sich unterstützt von über 13.000 Bürgerinnen die Nichtregierungsorganisationen Mehr Demokratie e.V., Foodwatch e.V. und Kompakt e.V. zusammengetan. Die zweite geht auf Initiative von Marianne Grimmsteins zurück, die auch 2016 bereits die erste der insgesamt dann 6 CETA-Klagen auf den Weg gebracht hatte und von der auch die einzige JEFTA-Klage angestrengt wird. Also Klage gegen das Abkommen zwischen EU und Japan. Die beiden neuen Klagen weisen zunächst darauf hin, dass die Entscheidungen jener Ausschüsse nicht nur völkerrechtlich verbindlich sind, eben aufgrund der Bestimmung in den Abkommen mit Singapur, Kanada, Japan und Vietnam. Gemäß des Vertrags über die Arbeitsweise der EU bilden sie vielmehr auch sofort verbindliches EU-Recht. Weigert sich also etwa der Bundestag, einen Beschluss des EFTA, also des Ausschusses mit Singapur, umzusetzen, wäre nicht nur eine Klage Singapurs vor dem EU-Singapur-EFTA-Schiedsgericht möglich, sondern könnte auch die Europäische Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof anstrengen. Blankoschecks für Vertragsänderung und Handelsliberalisierung. Das wäre vielleicht alles nicht so schlimm, wenn die Kompetenzen der Ausschüsse inhaltlich eng begrenzt wären, doch tatsächlich reichen sie sehr weit. Nicht zuletzt kann der koordinierende Ausschuss, dabei CETA und JEFTA gemischter Ausschuss und bei dem Abkommen mit Singapur und Vietnam Handelsausschuss heißt, jeweils den gesamten Vertrag auslegen. Und bei dem Abkommen mit Singapur wird sogar vorgesehen, dass diese Auslegung keineswegs nur für die im Rahmen des jeweiligen Vertrags vereinbarten Schiedsgremien, sondern auch für die Vertragsparteien verbindlich sind. Allein damit können praktisch beliebige Vertragsänderungen oder Erweiterungen ins Werk gesetzt werden, jedenfalls sofern es im allerweitesten Sinn um Handel bzw. dessen Liberalisierung geht. Zumindest beim EUFSTAR, also Abkommen mit Singapur, können die Liberalisierungsverpflichtungen außerdem bereits dadurch beliebig weit bzw. willkürlich gefasst werden, dass eben die Verpflichtungen zum Abbau von Warenzöllen und zur Liberalisierung von Dienstleistungen ausdrücklich durch Ausschussentscheidungen geändert werden können. Ob also zum Beispiel die Wasserversorgung, die im CETA weitgehend geschützt war, nun privatisiert wird, liegt zukünftig in der Scheidungsgewalt eines EUFSTA oder auch JEFTA-Ausschusses, also eines EU-Singapur- oder EU-Japan-Ausschusses. Hinzu kommen weitere Blankoschecks für Vertragsveränderungen, wie die jede erforderliche Durchführungsmaßnahme in Bezug auf ein einzelnes Kapitel zu beschließen oder in bestimmten Bereichen allgemeine Regeln zu alles anderen als rein technischen, sondern sehr grundsätzlichen Fragen zu erlassen, wie etwa zur Subventionierungs- bzw. Wettbewerbspolitik. Bei all dem haben die gewählten Parlamente überhaupt keine Mitsprache und selbst unsere Regierung nur eine sehr unzureichende, außer beim CETA, also Abkommen mit Kanada, für sehr wenige Bereiche, sind die EU-Mitgliedstaaten keine Vertragsparteien, damit nicht in den Ausschüssen vertreten. Ihre einzige Rolle besteht dann darin, im EU-Rat jedes Mal den gemeinsamen Standpunkt zu formulieren, den die Kommissionsvertreter in den Ausschüssen zu vertreten haben. Doch zum einen gilt für die Abstimmung im Rat kein Einstimmigkeitsprinzip, sodass jeder Staat überstimmt werden könnte, und zum anderen gibt es keine Garantie dafür, dass die Ausschüsse nicht einfach etwas ganz anderes entscheiden oder der vom Rat formulierte gemeinsame Standpunkt ohnehin nur ein Blankoscheck ist. Am Ende also wird die Ausschussarbeit praktisch bedeuten, der EU-Handelskommissar kungelt mit den Handels- und Industrieminister Singapurs bzw. Kanadas bzw. Japans bzw. Vietnams etwas aus, und zwar auf sehr intransparente Weise, denn selbst EU-Mitgliedstaaten erhalten nur Zusammenfassungen der eigentlichen Protokolle, aus denen nicht ersichtlich ist, wie die Kommissionsvertreter wirklich verhandeln. Auch bleiben die Lobbyisten unbenannt, und dasselbe gilt in vielen Fällen sogar für die Ausschussbeschlüsse selbst. Alles in allem, obwohl das Grundgesetz selbst nicht geändert wird, werden die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik und der anderen EU-Staaten durch diese EU-Handelsverträge künftig einer staatlichen Exekutivgewalt unterworfen, die nicht mehr vom Volke ausgeht. Die Legitimationskette von Wahlakt zur staatlichen Gewaltausübung ist selbst bei Zugrundelegung extrem formaler Kriterien lückenhaft. Die parlamentarische Demokratie wird damit in von Ausschüssen geregelten Bereichen abgeschafft. Thank you. Von den Handelsabkommen der EU kommen wir zur Abschottungspolitik. Einer der Instrumente der Abschottung gegen Geflüchtete, die es bis hierher lebend geschafft haben, ist die Zermürbung und Entmutigung durch permanente Unsicherheit, schlechte Unterbringung in Lagern und brutale Abschiebeversuche und die Menschen zur sogenannten freiwilligen Ausreise zu zwingen. Und unser erster Artikel zum Thema Abschottung erschien in der Taz am 6. August und er heißt »Ich bin einfach dort«. Vor 2 Jahren sollte Asif N. aus seiner Nürnberger Berufsschule heraus abgeschoben werden. Seine Mitschüler und unser Auto stellten sich schützend vor ihn. Nun wurde bekannt, vor 2 Monaten ist der junge Afghane ausgereist, sogenannt freiwillig. »Wenn ich sterbe, okay, aber vorher fange ich an zu leben«, sagte Asif zu mir am 3. Juni, 3 Tage vor seiner Flucht, und seine Augenbraue zuckte nervös. »In Afghanistan stirbt man nur einmal, weißt du, in Deutschland stirbt man jeden Tag.« Wir AktivistInnen wussten schon lange, dass Asif nach Afghanistan geflohen ist. Wir haben es geheim gehalten, weil er nicht mehr in die Zeitung wollte. Nicht in die Nürnberger Nachrichten, wo er dann doch am vergangenen Donnerstag landete. Und wo sich ein weiteres Mal die sogenannten besorgten BürgerInnen auf seinem Rücken auskotzten. Auch am Donnerstag musste die Kommentarspalte nach kurzer Zeit gesperrt werden. Zitat, aufgrund der zahlreichen fremdenfeindlichen und rassistischen Kommentare. Wir haben Asifs Flucht auch deswegen geheim gehalten, weil potenzielle Entführer sonst seinen Aufenthaltsort kennen, wie das Hotel in Kabul, in dem er vor 2 Monaten nach seinem stundenlangen Flug unterkam, das gleiche Hotel, in dem sich ein 23-jähriger Geflüchteter nach seiner Abschiebung aus Deutschland vor knapp einem Jahr erhängt hatte. Einer von 69 Abgeschobenen zu Seehofers 69. Geburtstag. Entführer könnten ein hohes Lösegeld fordern, weil Asif im reichen Deutschland FreundInnen hat. Ein Land, in dem PolizistInnen am 31. Mai 2017 in Nürnberg mit Knüppeln und Fäusten auf SchülerInnen einschlugen, Augen mit Pfefferspray verätzten, Polizeihunde auf sie hetzten, obwohl sie bereits zusammengekrümmt im Dreck lagen, Asif über die Wiese zerrten. Die Polizeigewalt war so offensichtlich, dass selbst Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erst einmal nichts einfiel. Es dauerte, bis die Propagandamaschinerie der CSU anlief. Unterstützt von Polizei und Staatsanwaltschaft. Staatsschützer ermittelten, dass sogenannte Linksautonome unter den Protestierenden waren, dass darunter auch SchülerInnen waren, erwähnten sie nicht. Vorübergehend habe seine Suspendierung im Raum gestanden, sagte der Direktor der Berufsschule BL, Michael Adamczewski, der das auf seine kritischen Äußerungen gegenüber dem Vorgehen der Polizei zurückführte. Und wie immer stieg die Zahl der verletzten PolizistInnen von Stunde zu Stunde. Dass Asif eine Ampel im Suff demoliert hatte, wurde in der Öffentlichkeit breit erörtert, dass ihn ein Türsteher zuvor aufgrund seiner Herkunft nicht in eine Disco gelassen hatte, hingegen nicht. Die Arbeitsstunden, zu denen Asif verurteilt wurde, hat er vor seiner Abreise noch abgeleistet. Asif und wir, seine UnterstützerInnen, haben massive Polizeigewalt erfahren. Uns wurden physische und bleibende psychische Verletzungen zugefügt. Doch jedes ausgerissene Nasenhaar eines Polizisten zählt mehr als die Platzwunde eines Demonstranten. Die Manipulationen und Halbwahrheiten seitens der Polizei und Politik sind ein weiterer Fausthieb in unser Gesicht. Warum wurde das Verfahren gegen den Polizisten eingestellt, der mir mit voller Wucht mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat? Die von vielen Seiten geäußerte Kritik prallte ab, folgenlos, und trotzdem haben die Demonstrierenden gezeigt, dass es Menschlichkeit gibt, und nicht nur Macht von BAMF und Polizei, so Asif, kurz vor seiner 2. Flucht in das kriegsgebeutelte Afghanistan. Asif war schon lange nicht mehr in Deutschland, als Anfang Juli der letzte Prozess gegen seine UnterstützerInnen stattfand. Bis dahin war er bei jeder Gerichtsverhandlung anwesend. Für ihn war es sichtlich anstrengend, die von massiven Sicherheitskontrollen flankierten, stundenlangen Prozesse mitzuverfolgen. Ein Danke, das reicht nicht, war seine Begründung, warum er es sich trotzdem antat. Asif floh erneut, weil er es nicht mehr ertrug, dass ihm Grundrechte wie das der ärztlichen Versorgung verwehrt wurden. Die Ausländerbehörde oder das Sozialamt muss für alles zustimmen, sagte er. Die Nürnberger Ausländerbehörde in der selbsternannten Stadt der Menschenrechte ist bekannt für ihren rigiden Kurs. Dort musste Asif immer wieder stundenlang warten. Sie benehmen sich so, als wären sie ganz oben und wir ganz unten, sagte er darüber. Zuletzt lebte Asif in einer grauen Gemeinschaftsunterkunft im Nürnberger Norden. Kurz vor Weihnachten empfängt er mich an den meterlangen Briefkästen und sagt, zum Glück ist keine Post da. Es war ihm sichtlich unangenehm, mich in diese seelenlose Behausung mit Gemeinschaftsküche zum Essen einzuladen. In seinem Zimmer mit spärlicher Möblierung gab er mir die einzige Tasse, die er besaß. Es war zuletzt ein Leben auf Abruf. Immer kann es zu Ende sein. Jeden Tag kann die Abschiebung drohen. Wieder einmal wartete Asif auf den Entscheid zu seinem Aufenthalt. Seinem Anwalt Michael Brenner zufolge hätte der durchaus positiv ausfallen können. Aber Asif ist das ewige Warten leid. Wir setzten uns auf sein wackeliges Bett. Zu diesem Zeitpunkt genauso wackelig wie seine Entscheidung, nach Afghanistan zurückzukehren. Auf die Frage, was er mir dort zeigen würde, kratzt er Reis von seinem Teller. Wie soll er es auch wissen? Sein Zuhause ist Deutschland. Er war fast noch ein Kind, als er geflüchtet ist. Und trotzdem sagt er, dass es in Afghanistan besser sei, weil er nicht immer zur Behörde gehen müsste. Ich bin einfach dort. Zwischen roten Büchern zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen zieht er ein Fotoalbum heraus. Kurz huscht ein Lächeln über seine Lippen. Darin sind einige der glücklichen Momente in Deutschland festgehalten. Auf einem Felsen in Schwangau, von dem er aus verträumt in die Ferne blickt. Auf Schloss Neuschwanstein. Zwischen den Jugendlichen einer Wohngruppe. Einer hat einen Arm durch eine Granate verloren, ein anderer ein Auge. Das ist traurig, sagt Asif. Es ist sein Kumpel, ein Pashtune, revolutionär für Afghanistan. Denn Asif zählt zur diskriminierten Minderheit der Hazara. Ich frage ihn, ob seine Mutter wieder geheiratet habe, nachdem sein Vater gestorben ist. Tsch, stößt er aus. Die größte Empörung, die ich jemals aus seinem Mund gehört habe. Man heiratet nur einmal im Leben. Er blättert weiter im Fotoalbum. Pferde, Nürnberger Volksfest, Jugend. Eine Jugend, die Asif nie haben durfte. Er zeigt mir die Hefte seiner Schreinerausbildung. Eine Schreinerlehre wäre sein Traum gewesen. Klare Striche, mit den Händen arbeiten, etwas erschaffen. Es ist die Summe an Rückschlägen, die Ungewissheit, die Asif dazu gezwungen hat, zurückzukehren. Ich versuche schon seit 2 Jahren, eine Lehre anzufangen. Ich habe mehrere schulische Ausbildungen gemacht und sogar einen Betrieb gehabt. Und dann hat die Ausländerbehörde es nicht genehmigt. Ich darf nichts machen. Freunde versuchen, ihn umzustimmen. Aber nachdem er sich durchgerungen hatte, war er nicht mehr davon abzubringen und vereinbarte einen Termin bei der Rückkehrberatung. Die dortige Mitarbeiterin sagte, in Kabul muss man immer auf der Hut sein. Ob sie wusste, dass es sich dabei um eine soldatische Redensart handelt? Asifs letzte Jahre in Deutschland haben auf brutale Weise gezeigt, wie die Flüchtlingspolitik im Zeichen des Rechtsrucks aussieht. Heuchlerisch und voller struktureller Gewalt. Viele sagen, in Deutschland ist Frieden, in Afghanistan ist Krieg. Aber Deutschland ist wie ein Friedhof für mich. Du liegst nur da und kannst nichts machen. Du kannst dich nicht bewegen. Unser zweiter Artikel zum Thema Abschottung ist aus den Blättern für deutsche und internationale Politik, August, und dieser heißt Der Preis der Abschottung. Die Fotos von Oscar Ramirez und seiner Kleintochter Valeria verfolgen und quälen uns. Beim Versuch, die USA zu erreichen, waren die beiden Migranten aus El Salvador im Rio Grande ertrunken. Die Bilder ihrer toten Körper haben in Amerika für Empörung und Wut gesorgt. Vor 4 Jahren hatten die Aufnahmen des syrischen Kleinkindes Alan Kurdi, der tot an einem türkischen Strand angeschwemmt wurde, Europa auf ähnliche Weise geschockt und erschreckt. Diese Tode sind jedoch weder Unfälle noch isolierte Ereignisse. Vielmehr resultieren sie aus einer Einwanderungspolitik auf beiden Seiten des Atlantiks, die Migranten abschrecken will. Ein kleiner Junge, der tot am Strand liegt, ein Vater und seine Tochter, die mit dem Gesicht nach unten im Fluss treiben. Genau so sieht Abschreckung aus. Allein in diesem Jahr sind an der Grenze zwischen den USA und Mexiko mindestens 175 Menschen gestorben, darunter 13 Kinder. Über 2000 Menschen waren es in den vergangenen 5 Jahren. Die europäischen Zahlen sind noch alarmierender. Fast 600 Menschen ertranken in diesem Jahr bislang im Mittelmeer und 35.000 seit 1993. Tausende mehr, vielleicht sogar 10.000 mehr, sind still und leise umgekommen. Ihre Tode wurden niemals registriert. Die Fälle von Alan Kurdi sowie von Oscar und Valeria Ramirez stechen bloß dadurch hervor, dass die Bildsprache schockierend genug war, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen. Einwanderungskontrolle besteht heute nicht einfach aus einem Grenzer, der nach den Papieren fragt. Vielmehr bildet sie ein gewalttätiges, mit Zwang operierendes, militarisiertes Kontrollsystem. Als ein Spiegel-Journalist den Überwachungsraum der EU-Grenzschutzagentur Frontex besuchte, fiel ihm die dort verwendete Sprache auf. In ihr ging es darum, Europa gegen einen Feind zu verteidigen. Die Festung Europa ist eine Zitadelle gegen Immigration. Sie wird von Gesetzen abgeschirmt, die die meisten legalen Zugangswege abschneiden, von Mauern und Kriegsschiffen geschützt und von Satelliten und Drohnen bewacht. Diese Festung erstreckt sich weit über die Grenzen Europas hinaus. Im vergangenen Jahrzehnt hat die EU eine Reihe von Vereinbarungen mit verschiedenen Autoritäten in Nordafrika, der Sahelzone, dem Horn von Afrika und dem Mittleren Osten zusammengeschustert, damit sie als Europas Einwanderungspolizei agieren. Mit der Türkei, mit Marokko und Libyen, mit Niger, Mali und Senegal, mit Äthiopien und Eritrea. Die EU gibt gewaltige Summen an Geld aus, damit mögliche oder mutmaßliche Migranten festgenommen und eingesperrt werden, bevor sie die Küsten des Mittelmeers erreichen. Allein in Libyen hat die dortige Regierung mindestens 20.000 Migranten inhaftiert. Tausende weitere werden von Milizen und kriminellen Banden gefangen gehalten. Sie alle leben unter den entwürdigsten Bedingungen. Viele sind Folter, sexuellen Übergriffen und Erpressung ausgesetzt. An diesen Praktiken sind die europäischen Regierungen beteiligt. Brüssel hat eine gewaltige neue Entführungs- und Arrestindustrie finanziert und aus Migranten eine ausbeutbare Ressource gemacht. Das ist einer der größten Skandale unserer Epoche. Und er versinkt fast vollständig in Schweigen. Damit die Festung Europa noch uneinnehmbarer wird, beginnen europäische Regierungen nun, jeden Akt der Rettung oder Solidarität zu kriminalisieren. Kapitäninnen von Seenotrettungsschiffe wie Carola Rakete und Pia Klemp wurden in Italien verhaftet und sehen sich Anklagen wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung gegenüber, auf die bis zu 20 Jahre Haft stehen. Weswegen? Weil sie Menschenleben gerettet haben. Hätten Rakete oder Klemp Europäer gerettet, würde man sie als Heldinnen bejubeln. Ihr Verbrechen besteht darin, den falschen Menschen geholfen zu haben. Aber nicht nur das Retten von Migranten aus Seenot ist zur strafbaren Handlung geworden. Eine Untersuchung des Online-Magazins Open Democracy ergab, dass in den vergangenen 5 Jahren mindestens 250 Menschen in 14 europäischen Ländern verhaftet oder angeklagt wurden, weil sie illegalisierte Migranten mit Lebensmitteln versorgt oder anderweitig unterstützt hatten. Auch Amerika hat einen ähnlichen Kurs eingeschlagen. Von militarisierten Grenzpatrouillen über verwahrloste Masseninternierungslager bis zum Verbot jeglicher Unterstützung für undokumentierte Migranten. Kriminalisiert wird damit, wie es die Anwältin Frances Weber ausdrückt, der Anstand selbst. Daher ist die Empörung über einen bestimmten Todesfall nicht genug. Was passierte nach der Wut über den Tod von Alan Kurdi? Nichts. Die Politik der Festung Europa wurde eher noch gestärkt und ausgeweitet. Und alle nahmen es achselzuckend hin. So ähnlich wird es wohl auch in Amerika geschehen. Wer die Politik der Festung Europa und der Festung Amerika ausführt und unterstützt, akzeptiert im Grunde, dass die Tode von Alan Kurdi, von Oscar und Valeria Ramirez sowie der Tausenden, die im Mittelmeer ertrunken und in der Wüste entlang der US-Grenze gestorben sind, dass diese Tode der Preis der Abschreckung sind und dass sie diesen Preis wert sind. Unser moralisches Verständnis ist von der Migrationspanik derart verbogen worden, dass wir all dies zumeist noch nicht einmal für ein Problem halten. Nur gelegentlich, wenn es ein besonders schockierendes Bild in die Nachrichten schafft, dringt die moralische Abscheulichkeit dieser Politik in unser Bewusstsein vor. Die Alternative dazu, massenhaften Tod, massenhafte Inhaftierung und die Kriminalisierung des Anstands zu akzeptieren, besteht darin, unsere Haltung zur Einwanderungskontrolle, zur Festung Europa und zur Festung Amerika zu überdenken. Andernfalls haben die für Alan Kurdi, für Oscar und Valeria Ramirez vergossenen Tränen nur unsere Schuldgefühle weggewaschen, aber nichts getan, um so etwas in Zukunft zu verhindern. Unser letzter Artikel im linken Medienspiegel im August erschien am 2. August auf dem Internetportal für Netzkultur Telepolis und hier soll es um Krisen gehen bzw. um nicht bewältigte Umweltprobleme. Autokrise, Waldkrise, Windkraftkrise. Es gipfelt in Deutschland. Nach mehreren Autogipfeln lädt jetzt die Bundesregierung zu einem Krisengipfel für den Wald und seinem Windkraftgipfel ein. Alle Gipfel demonstrieren das eklatante Versagen der Großen Koalition beim Umweltschutz. 3 CSU-Verkehrsminister auf Bundesebene haben die deutsche Verkehrspolitik zu einer schieren Autopolitik verkommen lassen. Zusammen mit den deutschen Autobauern haben die letzten Bundesregierungen die Elektromobilität der Zukunft komplett verschlafen. China, Japan, Südkorea, Kalifornien, aber auch Frankreich, die Niederlande und Norwegen sind uns in der E-Mobilität weit voraus. Nur ein Beispiel. In der südchinesischen Millionenstadt Shenzhen fahren ausschließlich Elektrotaxen, und zwar 22.000, und ausschließlich E-Busse, und zwar 16.500. Undenkbar in einer heutigen deutschen Millionenstadt. Zum Waldgipfel. Schon im 19. Jahrhundert wussten deutsche Förster, willst du den Wald vernichten? Pflanze, Fichten, Fichten, Fichten. Doch erst im 21. Jahrhundert entdeckte die deutsche Politik, dass Fichten, Fichten, Fichten ein Riesenproblem für den deutschen Wald sind und diese Monokulturen dem Schädling Borkenkäfer eine ungeahnte Verbreitung erlauben. Hauptsächlich Fichten sind durch die vorausgegangene Trockenheit jetzt so geschwächt, dass sie umstürzen, zurzeit vor allem im Nationalpark hart zu besichtigen und dann ideale Lebensbedingungen für den Borkenkäfer bieten. Der lange bekannte Schädling befällt fast ausschließlich Fichten. Bei Polykulturen hat der Borkenkäfer kaum eine Chance zur Ausbreitung. Förster schätzen, dass in diesem Jahr um die 5% der deutschen Wälder absterben werden. Schäden von nie dagewesenem Ausmaß, sagt der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt voraus. Er sieht allein in seinem Bundesland 2019 etwa 100.000 Hektar Wald zerstört. Der Bund spricht von Schäden unglaublichen Ausmaßes. Grund dafür sei die Klimaerhitzung und die damit zusammenhängende Trockenheit. Nötig sind jetzt endlich standortangepasste Bäume und Mischwälder. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erkennt jetzt, der Wald ist ein entscheidender Klimaschützer. Er entlastet die Atmosphäre in Deutschland um jährlich 58 Millionen Tonnen CO2. Das sind etwa 6% der Gesamtemissionen. Bei der Klimakrise wurde bisher vor allem gefragt, was kostet der Umstieg auf erneuerbare Energien? Doch die entscheidende Frage heißt, was kostet es, wenn wir nicht umsteigen? Die Antwort gibt die Fridays for Future-Bewegung. Es kostet unsere Zukunft. Allein das jetzt befürchtete Waldsterben kostet Milliarden. Laut Spiegel hat die Arbeitsgemeinschaft deutscher Waldbesitzer errechnet, dass allein der Abtransport des Schadholzes 2,1 Milliarden Euro kosten wird. Insgesamt müssen 300 Millionen Bäume nachgepflanzt werden. Noch höher die Kosten bei der Windkraftkrise. Diese einst boomende Schlüsselindustrie der Energiewende wurde, wie zuvor die Solarbranche, durch eklatante Regierungsfehler zum vorhersehbaren Absturz gebracht. Ab 2012 haben alle Bundesregierungen die Energiewende brutal ausgebremst. Die deutsche, bis dahin boomende Solarbranche hat seither etwa 80.000 Jobs verloren. Die Windkraftbranche allein im Jahr 2017 um die 26.000, so die Verbände der erneuerbaren Energie. Die zukunftsfähigen Energiebranchen wurden ausgebremst, nur um etwa 20.000 veraltete Kohlejobs zu retten. Dümmer geht's nimmer. Im ersten Halbjahr 2019 wurden in Deutschland gerade mal noch 35 Windräder aufgestellt. Die Zahl der Insolvenzverfahren in der Windbranche nimmt ständig zu, wie zwischen 2013 und 2017 die Zahl der Solarpleiten. Kein Wunder, dass die Bundesnetzagentur vor einer besorgniserregenden Dimension in der Windbranche spricht. Der Grünpolitiker Oliver Krischer von einer Windkraftveränderungspolitik. Der Solarkrise folgen die Windkrise und das Waldsterben. Wie will denn diese Bundesregierung ihre Klimaschutzziele erreichen, wenn sie bisher zumindest unfähig war, die einfachsten Voraussetzungen dafür zu schaffen? Dabei sind die bis jetzt offensichtlich gewordenen Krisen erst der Beginn der viel größer dimensionierten Klimakrise. Es wird immer deutlicher, was die Bundeskanzlerin schon 2008 prognostizierte, aber nicht entsprechend handelte. Die Klimakrise ist die Überlebensfrage der Menschheit. Diese Krise wird immer mehr zum Überlebenstest der Demokratie. In den 1970er und 1980er Jahren reichte es noch, Filter in Schornsteine einzubauen. Heute ist eine grundsätzlich neue Politik gefragt. Die Rentnergesellschaft muss lernen, endlich eine Politik für die nächsten Generationen zu machen. Ein Politiker ist, wer an die nächste Wahl denkt, ein Staatsmann, wer an die nächste Generation denkt, wusste, so behauptete er selber zumindest Helmut Kohl. Wir brauchen nichts weniger als einen neuen Generationenvertrag. Der Druck der gerade gestarteten Fridays for Future-Bewegung sollte nicht nachlassen, muss noch viel stärker werden, er muss anhalten. Nur dann werden die vielen Gipfel wirklich etwas bewirken. Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere findet ihr online auch zu den Artikeln unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.